muss ich jetzt leise sein. Schönen guten Abend zu Netzgesprächen 28, glaube ich. Irgendwie so. Ja. Und eigentlich können wir auch schon wieder aufhören, weil witziger als eben wird es eh nicht mehr. Nee, das ist immer, ja, das ist halt der Bonus für die Live-Hörer, ne? So der Podcast-Hörer, der kriegt das halt jetzt erst ab dem Intro mit, ne? Und der Live-Hörer, der hat halt die Unterhaltung schon gehabt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden und quatschen über Zeug. Aber, ja, das ist richtig. Ja. Ich lasse gleich mal die wichtigste Frage los, Christian. Was trinkst du heute? Was trinke ich? Warte mal, da können wir gleich mal gucken. Ich trinke einen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, einen Web-Energy-Trink. Und, Web-Energy? Web, wie das Internet. Web? Und um den noch internetiger zu machen, ist es ein E wie ein Ad. Also ein auf einem E basierendes Ad, nicht auf ein A, so ein E halt. Und, Achso, sonst wäre es ja ein WAP, also ein Handy-WAP-Dingenskirchen. Genau, und. Das war doch beim Handy, oder? WAP. Eine WAP-App. Naja, egal. Egal. Ja. Schmeckt halt wie so ein Energy-Drink. Der ist jetzt nichts Besonderes, deswegen ist es auch der letzte, der von meinem Urlaubseinkauf irgendwie übrig geblieben ist. Schmeckt es denn so halbwegs? Oder? Ja, ist erträglich. Zur Not habe ich hier unten noch so eine Almdudler-Flasche stehen. Almdudler geht irgendwie auch immer. Ja. Wenn es kalt ist zumindest. Was ist denn das? Das ist so eine merkwürdige Apfel-Dingskirchen-Limonade, ne? Ich weiß nicht ganz genau was, aber ich glaube, es ist irgendwie eine Kräuterlimo. Ich glaube auch mit Ingwer oder sowas. Hauptsächlich Kräuter. Also ich kann jetzt auch keinen wirklichen Geschmack identifizieren und da steht auch, warte mal, ich muss mich mal runterbeugen. Was steht denn da drauf? Da steht auch nur Alpenkräuterlimonade. Mit natürlichen Alpenkräutern. So, keine Ahnung, Veilchen und Disteln wahrscheinlich. Geraspeltem Rehhorn. Ja, dann mal Prost, ne? Ja. Die Krümel aus den Zähnen pulen. Ach, Zähne, hör mir auf, ich war heute beim Zahnarzt. War jetzt nicht abgesprochen? Nee. Wie ist denn bei dir mit Zahnarzt? Kommst du damit klar oder bist du schon einer von den Leuten, die irgendwie. Ich gehe nicht gerne hin, aber wenn ich da hingehe, dann soll ich setze mir eine Spritze und möglichst zwei und dann merke ich nichts mehr, dann kann der machen, was er will. Ja, das ist auch immer das, was ich sage. So, was ist so die möglichste Betäubungsdosis, die irgendwie jemandem verpassen dürft? Bitte gebt mir die. Und ja, da ist es einigermaßen zu erträglich. Aber ich habe eher so immer den psychischen Stress vorher, obwohl jetzt so die letzten drei Male, als ich da war, nichts gemacht wurde und alles okay war. Ja, es ist ein bisschen zurückgegangen, aber ich glaube, sobald ich da irgendwie das nächste Mal aufschlagen muss und irgendwie der sagt hier, da müssen wir jetzt mal ran. Ich weiß nicht. Da drehe ich dann irgendwie vorher immer schon durch. Deswegen ist es gut, dass wir das auf heute verschoben haben von gestern. Weil wenn ich gestern irgendwie so mit Zahnarzttermin am nächsten Tag im Kopf, das ist immer nicht gut bei mir. Ich frage mich immer bei den amerikanischen Filmen, da kriegen die doch immer Lachgas. Dann sitzen die auf dem Stuhl, kriegen dann die Maske irgendwie auf die Nase und dann pennen die weg. Wie bei dem Little Shop of Horrors oder so, ne? Weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt nur neuere Filme. Ich frage mich immer, warum ist das in Amerika nur mit Lachgas, scheinbar nur mit Lachgas? Und warum ist das hier nicht? Eins von beiden ist doch irgendwie ungesund. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen in Amerika noch so verbreitet ist mit diesen Gasdingern. Also ich glaube, ich fände es schon cool, irgendwie so ein Gaszahnarzt zu haben. Das ist wahrscheinlich besser als so, als so halt die Spritze kriegen, weil ich weiß nicht, bei Lachgas ich glaube, da bist du einfach ein bisschen mehr weg, während die Spritze, die macht das ja nur taub, ne? Aber das Lachgas, das flasht dich ja wahrscheinlich irgendwie so um, dass du überhaupt nichts mitkriegst und du da liegst und Mund auf, der macht sich irgendwie einen ab und gut ist. Ja genau, so. Die pennen dann immer weg, im Film zumindest. Ja. Naja. Ja, ja. Ja, sag mal, hast du Ahnung von Lavalampen? Ich habe halt eine Lavalampe und ich bilde mir ein, zu wissen, wie sie funktioniert. Aber was gibt's da Ahnung zu haben? Du machst es an und wenn sie nicht geht, wechselst du die Birne. Ja, meine geht nicht mehr. Also ich meine, die leuchtet schon noch und das Zeug wird auch scheinbar irgendwie flüssig, aber es geht nicht mehr nach oben. Es steigt nicht mehr auf. Ist noch die Originalbirne drin, weil wenn du... Alles original. Weil normalerweise ist es so, dass wenn du irgendwie eine Birne reinsteckst beim Wechseln, die eine schwächere Wattzahl ist oder hat, dass sie die Leistung nicht mehr kriegt. Ja. Was auch passieren kann, ist, da ist so eine Heizspirale drin. Wenn du deine Lavalampe anhast und die irgendwie nach oben raushebst, dann siehst du, dass da unten so ein ringförmiges... nochmal, also wie so ganz viele O's aneinander zu einem Ring. So eine Spirale, so eine ne, in sich gedrehte Spirale. So ein bisschen wie so eine Heizspule halt. Und die liegt da unten drin und verteilt die Wärme von der Lampe auf die komplette Fläche von diesem Zeug. Und wenn die irgendwie mal beim Kaltwerden schief gestanden hat oder sowas, dann kann es sein, dass dieser Ring nicht unten richtig drin liegt und die dann erstmal irgendwie ewig durchheizen muss, bis der sich unten wieder gerade reinlegt. Ich glaube, so ein Wärmeproblem ist das nicht, aber es steigt einfach nichts mehr auf. Es schreibt gerade einer, der Boden sei verkalkt, eventuell. Da kann ich ja nichts machen. Aufmachen darf ich es ja nicht. Erlischt dann die Garantie. Ja, kannst du die überhaupt aufmachen? Ich weiß es nicht. Also unsere, die hat, obwohl die hat oben auch so ein Ding. Ja, ich kann irgendwie so eine Klappe oben auf, so einen Aufsatz irgendwie runternehmen und dann könnte ich es theoretisch aufschrauben. Ich weiß halt nicht. Ich würde einfach mal algenfrei rein oder sowas. Algenfrei, ja. Einfach das Wasser rauslassen und Neues rein und dann geht es wieder. Ja, Benzin rein. Ja, zum Beispiel. Dann einmal richtig durchheizen und dann passt es schon. Nitroglycerin, auch immer gern gesehen. Ja, und dann schütteln, dass es so kleine lustige Bläschen gibt. Genau. Oder Cola und Mentos rein. Ja, das wär's doch so, Mentos in Lava einschmelzen, das Ganze in eine Lampe rein und statt Wasser nimmst du halt so, ja, ich weiß nicht, ob es mit Sprite genauso geht, aber du hast ja einen ähnlichen Effekt, der vielleicht nur nicht so stark ist, ne? Ja. Und dann, ja, das ist natürlich cool, knippst du an, hast 2 Stunden Zeit, um langsam gechillt wegzulaufen. Da gab es auch mal so eine Geschichte, ich weiß leider nicht, was das für Chemikalien sind, aber du kannst wohl irgendwie was machen, dass du in eine Toilette unten in das Wasser irgendein Pülverchen reinkippst und in das Wasser, was oben im Spülkasten ist, kippst du ein anderes Pülverchen rein. Und wenn du dann spülst und die beiden Wasserdinger kommen in Kontakt, hast du eine Schaumentwicklung, dass du aus jedem Klo halt innerhalb von Bruchteilen einer Minute so ein komplettes, ja, das Ding in so eine komplette Schaumparty verwandelst. Lecker. Ja, ich wüsste sehr gerne, was das ist, weil ich glaube, damit kann man einigermaßen Spaß haben. Brauner Schaum. Ja. Hast du so Experimente gemacht? Hattest du einen Chemiekasten früher? Oder sowas? Nee, Chemie ging so gar nicht an mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann ganz grob, ne? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte mal einen Chemiekasten als Kind. Das Einzige, was ich mich da noch an Experimenten erinnern kann, war irgendwie so Flüssigkeiten zusammenschütteln, die dann mehrfach die Farbe wechseln und am Ende irgendwie wieder klar sind. Mhm. Aber der Chat fragt gerade, ob wir mal Kartoffelkanonen gebaut haben, wo wir gerade bei so experimentierfreudigen Sachen sind. Ja, das da ist können das wir einzige dem, chemische da können wir Experiment, dem, das ich je gemacht habe. Ja, und da können wir dem Chat auch sagen, dass das eine Aktion war, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ne? Also wir kannten uns vorher so schon so ein bisschen, aber so das Kartoffelding, das hat uns irgendwie das erste Mal zusammengeführt. Ehrlich? Ja, das war, wo ich bei dir oben war und wir dann nochmal aufs Feld sind. Ach so, ja, oh, stimmt, da haben wir Batterien verschossen. Ja. Deswegen, für den geneigten Kartoffelkanonenbesitzer, diese A-Zellen passen auch in diverse Rohre, die es so im Baumarkt gibt. Ja. Ja. Ja, das war cool. Das war wirklich gut. Und vor allem, das gibt auch voll dieses Mörsergeräusch, ne? So ein Pfunk. Ja. Ja, ich meine, zum Schluss haben wir die Dinger, ich mein, du konntest ja eigentlich problemlos in der Hand halten, die Dinger. Weil wie so eine riesige Kanone, die du in der Hand gehabt hattest. Und als wir das Ding gebaut hatten damals, da hat sich irgendeiner auch hingestellt, irgendwie so in 20 Meter Entfernung, hat halt die Hose runtergelassen, hat sich auf den Arsch schießen lassen. Das war auch sehr lustig gewesen. Das haben wir dann mit diesen ganz frischen, kleinen, jungen Äpfeln gemacht. Die haben richtig durchgezogen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube heute, da bist du ja irgendwie gleich Atomterrorist, wenn du irgendwie mit so einem Ding in der Öffentlichkeit rumrennst. So. Ja, wir haben auch immer geguckt, dass uns keiner sieht. Also ich meine, man muss ja nicht. Ich glaube, theoretisch fallen die Dinger unter das Waffenschutzgesetz. Ich glaube da auch mal irgendwie was gehört zu haben. Hm. Gibt es überhaupt sowas wie ein Waffenschutzgesetz? Das heißt bestimmt so Kriegswaffenkontrollgesetz oder sowas. Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Du darfst keine Feuerwaffen mit dir rumtragen, es sei denn, du hast einen Waffenschein oder terroristische Absichten, keine Ahnung. Stimmt, diese Nunchakus, ne? Diese Ninja-Dinger, die sind ja jetzt auch, was heißt jetzt, irgendwann wurden die auch mal irgendwie erfasst, sodass man die nicht mehr besitzen darf oder sowas, ne? Also ich weiß, dass einerseits so in unserer Jugend kannte man die solche Butterfly-Messer, ne? Die so klack, klack, klack, klack, klack auf und zu und so. Und die kriegst du jetzt inzwischen, glaube ich, auch gar nicht mehr im Laden und so. Kannst sie kaufen. Und mit diesen Ninja-Nunchakus ist es irgendwie so, dass die auch ich weiß nicht, ob die irgendwelchen Auflagen unterlegen oder ob die einfach gar nicht mehr haben darfst. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal, als Kind war ich mal in Italien und da gab es in so einem Laden so richtig coole Chakos, aber nicht aus Holz, sondern das war halt auch so ein Plastikrohr in der Mitte und außen so Schaumzeug drum, dass wenn du das Ding irgendwie gegen den Kopf semmelst, du das halt überlebst. Das war aber halt schon so ein richtig professionelles. Also da hattest du nicht nur einfach so eine Kette und zwei Stäbe dran geschraubt, sondern es war noch so richtig mit Kugellagern und Kettendrehschutz irgendwie ins Krass gelagert. Und dann habe ich so einen Bruce Lee-Film geguckt und dann fand ich meinen Chaco voll toll. Verständlich. Du hast nie jemandem wehgetan. Nee, oder obwohl, ich glaube, also nicht nie absichtlich, wenn dann, nee, ehrlich nicht, also ich bin wirklich so ein, ich versuche Gewalt irgendwie aus dem Weg zu gehen oder nicht dran teilzuhaben. So als kein Alkohol, kein Fleisch, keine Gewalt, was ist denn los mit dir? Ja, es ist irgendwie, ich stecke halt meine ganze Energie in Dummlabereien und Leute verwirren und sowas. Und in versaute Lieder hören. Und weißt du, wenn du Leute auf den Zeiger gehen willst, dann musst du immer klar sein, weil du musst die Fehler erkennen und Salz in Wunden streuen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Siehst du aber, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Und es geht auch ohne Alkohol. Und dafür bin ich ja Energy-Drink-süchtig. Also irgendwie, jeder hat ja so seine Übel. Ich habe auch schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Ich habe heute so einen coolen Lückenfüller. Immer wenn wir still sind, wenn wir nichts wissen, dann mache ich mal. Was ist denn das so ein... Warte mal, das ist... Chips essen beim Podcast, habe ich gehört, soll echt gut sein. Vor allem für die Zuhörer. Du bist irgendwie gerade ein bisschen dumpfer geworden seit dieses Chips. Oh. Entschuldigung. Geht's jetzt wieder, oder? Ja, das irgendwie kriegen wir das in den Griff. Also so, ja, passt schon. So, weiß ja immer Problemchen hier und da. Ich will bei dem Eastern-Thema bleiben, weil ich bin gerade irgendwie so auf 80er, 70er, 80er Kung-Fu-Film hängen geblieben, so diese alten Jackie Chan-Schinken und sowas, so was weiß ich, Meister aller Klassen oder die Unbesiegbaren der Shaolin, ganz groß auch die fliegende Guillotine, wo irgend so ein chinesischer blinder Meister mit irgendwelchen Hakenkreuzen auf seiner Kutte rumrennt und so ein Ding hat, was er Leuten auf den Kopf wirft, an der Kette zieht und die damit köpft. Hin über Drunken Master und da ja unsere chinesischen Freunde das mit dem Copyright nicht so wirklich genau nehmen und ja selber auch dafür bekannt sind, so das ein oder andere Produkt nachzubauen, ist es denen auch scheißegal, wenn das Zeug auf YouTube rumliegt. Und alles, was ich eben genannt habe und noch viel, viel mehr, liegt da halt einfach in Volllänge. Teilweise auch offiziell. Es gibt ja so YouTube-Movies. Und wenn du auf Eastern stehst, ist es ein Paradies für dich. Ich habe das irgendwie Ende letzter Woche entdeckt und bin nicht wirklich dazu gekommen, andere Filme zu gucken. Ja, dann verlink das mal. Ja, deswegen also. Hast du dir mittlerweile hier Tokyo Gore Police angeschaut? Nee, Tokyo Gore Police habe ich nicht gesehen, aber einen anderen Film habe ich gesehen, außer dieser ganzen Eastern-Geschichte, und das war Zombie-Apokalypse. Oh, auch schön. Der war aber auch, der kriegt keine Empfehlung. Ja. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Der war einfach zu schlecht und zu billig. Also die Zombies sahen scheiße aus. Die Story war irgendwie verkackt. Der hat nicht mitgerissen und nee. Ja, genau. Aber hier Eastern und so. Also werde ich verlinken. Ja. Geht nicht an dich. Bitte? Ist nicht so dein Genre. Ach, weiß nicht, ich habe mich noch nie so mit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt die Woche erstmal genug Eastern gehabt. Ich habe jetzt ungelogen seit Freitagnachmittag. Nee, Freitagmorgen, ich hatte ja schon Urlaub. Wirklich bis heute Abend, wirklich eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben, Musik für den Jakob gemacht. Ah, für die Japan-Dokumentation. Genau, richtig. Ich hatte ja diese Dokumentation gedreht über den Tsunami und Buddhismus und wie die Mönche auch während des Tsunamis den ganzen der Bevölkerung geholfen haben. Und da habe ich jetzt halt die Musik geschrieben, jetzt seit einer Woche, und ich sitze jetzt wirklich seit einer Woche hier in meinem Zimmer, rede mit keinem Menschen und mache Musik. Ne? Irgendwie ist es das erste Mal, dass ich mich jetzt wieder länger unterhalte. Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist in der Welt. Du müsstest mich jetzt eigentlich mal total updaten. Ich kann dich nicht updaten, ich habe nur Eastern geschaut. Und also, wenn du einen Fernseher anmachst, dann hörst du nur irgendwelche Wolf-Gauck-Scheiße, und da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Da habe ich mich auch nicht wirklich mit der Realität beschäftigt, also so der Nachrichtenrealität. Das Letzte, was ich irgendwie weiß, ist, Whitney Houston ist tot, aber ich glaube, das war, weil wir da letzte Woche drüber geredet haben. Ja, stimmt, das ist schon länger so. Aber ich schreibe gerade einer im Chat, warum sitze ich in einer Blechdose? Ich glaube, er meint mich. Ich weiß nicht, ich kriege das mit meinem Mikro nicht weg. Ich habe kein Headset oder sowas. Nee, irgendwie haben... Der Pringles-Dose. Nee, das ist... Ich esse tatsächlich Pringles. Woher weiß der Mann das? Ja, nee, irgendwie ist heute noch ein ganz kleines bisschen der Wurm drin. Aber das haben wir ja jedes Mal. Heute, Entschuldigung. Ja. Heute ist es wieder irgendwie Skype. Wir haben uns das letzte Mal auf Mumble zurecht konfiguriert, jetzt wieder alles anders. Und ich habe wieder zwei andere Soundkarten gewechselt. Es fiept auch weniger, aber das ist ja auch egal. So. Ich habe die Woche noch gelesen, Ubuntu für Android ist rausgekommen oder wird gerade gebaut oder sowas. Habe ich mir testweise mal installiert. Ich wollte fragen, was mache ich denn damit? Was bringt mir das? Nichts. Also ich weiß nicht, was ich da wirklich mit anfangen soll, aber so vom Prinzip ist es so, es gibt wohl so ein fertiges Image, was du dir runterlädst, wo halt diverse Programme mit drin sind, dann gibt es eine App auf dem Handy, die dir dann irgendwie das System bootet, und dann kannst du dich mit einer komischen, mit so einem Screen-Viewer, wie heißt das hier, so VNC oder sowas, kannst du dich dann auf deinem Handy auf dein Ubuntu einloggen, und dann hast du so ein Ubuntu im Vollscreen, was du irgendwie mit dem Touch-Ding nicht wirklich bedienen kannst, weil es halt auf Mausklicks ausgelegt ist. Und ich habe es mal drauf gemacht, weil ich es mir angucken wollte. Es hat irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gedauert, weil es halt ewig viel Kram ist. Dann es funktioniert aber alles super easy und ist super beschrieben. Es dauert halt nur ewig. Und dann habe ich es gestartet und dann habe ich mir gedacht, ja cool, was mache ich denn damit? Und dann habe ich es wieder gelöscht. Okay, cool. Weil die haben es halt einfach nur irgendwie versucht. Ich war auf der und ich habe dort irgendwie angefangen, mal rumzulesen, was es denn kann. Und habe versucht, so einen Case zu finden, warum ich das jetzt benutzen sollte. Und eigentlich stand da, also ich habe es irgendwie entweder nicht verstanden oder eigentlich nur gelesen, endlich mal ein Grund, um unsere irgendwie 28 Prozessoren, die ja mittlerweile auch in Handys drin stecken, auszunutzen. installiert ihr Ubuntu, wird den Verkauf von höherwertigen Handys steigern, weil die alle Cores ausgenutzt werden. Ja, es ist jetzt aber kein Benutzergrund. Warum sollte sich das irgendjemand installieren, wenn es keinen Grund dafür gibt? Also, ja, es ist halt einfach so die Portierung der Portierung wegen, ne? Aber der Anwendungsfall fehlt halt, ne? Ja, scheinbar. Ja, ja. Hast du gehört, Reklamheftchen werden umdesignt? Reklamheftchen sind diese, warte mal, diese Schul, also wenn du in der Schule irgendwie einen Roman liest oder sowas, ne, mit der Klasse diese gelben Dinger, ja, oder? Ja, genau, richtig. Hat man da außerhalb von der Schule noch Kontakt mit den Dingern? Weil ich kenne jetzt, ja. Nicht freiwillig, weil die Schule hat es mir ausgetrieben. Wenn man irgendwie so die Leiden des jungen Werther lesen muss und hat dieses gelbe Reklamheftchen für immer gehasst danach, dann, weiß ich nicht, ich habe nie wieder eins gekauft. Doch, stimmt gar nicht. Ich habe mir eins gekauft über Bob Dylan. Aber, naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, seit 50ern oder sowas. Entschuldigung. Und da ist nie was passiert. Die waren immer gelb. Einmal ist irgendwie die Schrift nach rechts gerutscht oder sowas. Und jetzt haben sie es umdesignt. Es bleibt immer noch gelb. Aber jetzt wandert, pass auf, die Schrift ganz nach links. Wie? Ja. Kein Rand mehr, oder was? Nö, alles wie vorher, nur die Schrift wandert nach links und ich glaube, der Hintergrund hinter der Schrift ist jetzt weiß. Die trauen sich was, du. Generationen haben sich an dieses gelbe Reklamheftchen mit der Schrift da irgendwo rechts oder so gewöhnt, ja, und jetzt ändern die einfach alles. Ja, Das ist ja, Leute kommen ja mit Veränderungen nicht klar. Weißt du, die Alten heulen über die Facebook-Timeline rum und dem anderen passt es mit dem Reklamheftchen nicht so richtig. Obwohl ich meine, also eigentlich ist der, ich glaube, die haben sich ja schon Gedanken gemacht, wenn die es jetzt komplett umdesignen und irgendwie so auf ein modernes Cover machen, dann könntest du ja potenziell Leute verschrecken. Ich glaube, die sind ja schon mit sehr viel Respekt vor den Gewohnheiten der Leute irgendwie rangegangen. Wenn du, ich weiß zwar, ich habe jetzt kein Beispiel gesehen, wie es aussieht, aber wenn du dann irgendwie zu viel dran änderst und dann schimpft die ganze Welt und sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr Reklam, hat ja auch keinen Wiedererkennungswert mehr, wenn du hast nicht diesen Ständer mit den ganzen gelben Heftchen. Und irgendwie, ich meine, warum muss man es überhaupt anfassen? Warum muss man das tun? Da stand leider in dem Artikel, den ich gelesen habe, kein Grund drin. Die haben es einfach geändert, weil sie meinten, nach 20 Jahren oder so wäre es mal wieder Zeit dafür. Ja, da ist wahrscheinlich nach 20 Jahren mal wieder der Marketingchef gewechselt. Oh, da hat jemand ein Beispiel rausgesucht. Oh, ich müsste jetzt mal draufklicken. Nee. Doch, da klicken wir jetzt beide drauf, weil ich kenne ja auch noch die Alten aus dem... Wo ist denn das Bild hin? Was ja total übel ist. Also ich weiß gar nicht, gab es die ganz vorher... Also so, wir haben jetzt hier mal dieses Vorher-Nachher-Bild von diesen Heftchen. Und bei dem, wie es hier vorher ist, hast du oben so den Titel, ne? Oder den Autor und den Titel. Ich weiß nicht, das ist so ein Laurent Ipsum-Text da drauf, oder? Ja, Ovid ist ein Autor, ja. Ah, okay, dann ist es doch kein Laurent Ipsum, sondern gibt es den Ovid. Ja, der lebt irgendwo zwischen Köln und Bonn, weißt du. Aber ich hätte jetzt so aus der Erinnerung gesagt, dass auf dem Ding, auf der Front vorne auch kein Bild gewesen war. Waren die schon immer da, die Bilder? Oder haben die schon mal einen Facelift bekommen, seitdem wir die in der Schule gehabt haben? Ich halte jetzt gerade so die zwei Finger über das Bild und dann kommt es mir nicht mehr so bekannt vor. Ich glaube, die haben immer ein Bild drauf gehabt. Also zumindest die ich gehabt habe. Also oben das Ding kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, so der Kopf, also so Autortitel und aber das Neudesignte, da ist das Bild komplett weggewandert, der Strich ist irgendwie zentriert und die haben den Autor und den Titel in den Kasten gesetzt. Boah, ist das übel, das kann man ja überhaupt nicht beschreiben. Das tut weh, oder? Sieht aus wie so ein CSS-Fehler. Ja. Dabei kann man es belassen. Ich glaube, das kann man nicht besser definieren. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin das ja... Das hast du auch mal gesehen. Schön. Ja, Ich habe es ja auch generell mit Büchern nicht so. Oh. Also ich habe hier so das ein oder andere Fachbuch. Leck mich. also ein Roman oder so, es geht nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich meine, du hörst ja viele Podcasts. Ich meine, du könntest die Zeit ja auch nutzen, um irgendwie Bücher zu lesen. Ja, das stimmt. Ich persönlich höre keine, wahrscheinlich verscherze ich mich jetzt. Ich höre nie einen Podcast. Es macht mich nervös. Also ich kann mich zwar jetzt unterhalten mit dir, was man halt so Unterhaltung nennen kann. Ich habe leider nichts zum Knacksen jetzt hier, aber. Das war jetzt der Teaser für unseren Stream-Server hier, Möb Möb. Weißt du, das findet sich jetzt langsam alles zusammen. Ja, stimmt. Ich erzähle jetzt auch nicht weiter. Na gut, also ich weiß nicht, warum ich mit Romanen nichts anfangen kann. Ich habe ja, bevor ich diese ganze Podcasterei im Ohr hatte, habe ich es irgendwie so ein bisschen mit Hörbüchern gehabt. Also ich wurde ganz früh mit Hörspielen infiltriert das allererste Mal und seitdem kriege ich gesprochenes Wort nicht mehr weg. Das gehört halt irgendwie dazu. Und nachdem ich so diese ganzen Kinderserien sowas von tot gehört hatte in der ersten Renaissance, dass es einfach nicht mehr ging, ob das jetzt TKKG, die eh irgendwie scheiße sind, ob das drei Fragezeichen oder ob das, was weiß ich, alles andere, was halt bei uns früher so war, so A-Team und Knight Rider und ALF und DuckTales und es gibt ja zigtausend schlechte Hörspiele und die habe ich ja irgendwann alle durchgehabt und dann habe ich es mal versucht mit Audiobüchern oder so Lesungen und das weiß ich nicht, das ging schon irgendwie nicht, das ging so bei physikalischen Themen, also hier, wie wir es ja irgendwie mal letztens hatten, das Ding vom Stephen Hawking, das konnte ich mir anhören. Oder was auch eine Empfehlung ist von Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem. Es ist halt einfach irgendwie mal so, ja, geht halt los bei Universum, über Evolution, über Wetter, über ja, alles halt. Werde ich auch nochmal verlinken, das habe ich als Hörbuch und das höre ich sehr, sehr gerne. Hat er nicht auch mal was über Ovid erzählt? Bill Bryson? Ja, Scherz, vergiss es. das ist richtig gut, aber ansonsten so mit Romanen bin ich halt da nicht wirklich mehr warm geworden und mit Büchern, ich weiß es nicht, ich habe in der Jugendzeit mal irgendwie ein, zwei Stephen King Bücher gelesen, aber das war's. Ansonsten halt Fachbuch oder Sachbuch. Fach- und Sachgeschichten. Fach- und Sachgeschichten. Ich meine, das ist doch eigentlich ganz gut. Ich meine, da hast du wahrscheinlich viel gelernt. Ich meine, wenn irgendwelche Leute Romane lesen, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt an irgendein Buch in meiner Kindheit erinnern muss, dann war das die unendliche Geschichte. Wenn du Stephen Hawking gelesen hast, habe ich halt nur die unendliche Geschichte gelesen. Du wusstest zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon wesentlich mehr über das Universum als ich. Ja, die Stephen Hawking-Geschichten habe ich ja nicht als Kind gelesen. Das kam dann irgendwie so in der Jugend. Also Kinderbuch ist das Einzige, an das ich mich bewusst erinnere. Jim Knopf, die beiden Jim Knopf-Bücher. Die aber auch gut sind. Wo man auch sehr viel fürs Leben lernt. Die sind ja auch nicht umsonst irgendwie so bekannt. Ja. Bei mir war es noch, oh Gott, ich habe so viel Zeug gelesen. Aus Herr Turtur habe ich so eine schöne Ableitung, die ich teilen muss. Aus Jim Knopf habe ich so eine schöne Ableitung, die ich teilen muss. Und zwar, du kennst doch den Herr Turtur, ne? Nee. Der Herr Turtur ist bei Jim Knopf jemand, das ist ein Scheinriese, der lebt in der Wüste. Und die Definition eines Scheinriesen ist, dass er von ganz weit weg voll groß wirkt und je näher du rankommst, umso kleiner wird er. Okay. Okay. So, und wenn du jetzt irgendwie auf der Straße irgendwie so eine Tussi siehst, ne, die von weit weg sehr, sehr gut aussieht und mit jedem Schritt zu dir zu einer Gesichtsbaracke wird, ne, dann habe ich immer diesen Herrn Turtur-Effekt. Ja, der Herr Turtur-Effekt bei Frauen auf der Straße. Gibt es auch einen Begriff für Scheinschöne? Scheinschöne? Ich weiß es nicht. Irgendwann hatte ich sogar mal ein Wort für sowas, aber das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Schön. Die Tour-Tour-Frau. Tour-Tour-Tussi. Tour-Tussi. Ist ein Begriff, bitte? Ich mach weiter. Das einzige Hörspiel, was ich als Kind gehört habe, super gerne, war Jan Tenner. Ich von Kassette 1 bis zur letzten. Das hat mich auch total gefesselt. Mit denen habe ich es auch nochmal versucht, aber mit denen kam ich auch nicht wirklich klar. Als Kind oder? Beides. Als Kind habe ich sie einfach nicht gerafft. Und als ich es nochmal versucht habe, war es schon so, dass ich mit dem Science-Fiction-Thema nicht mehr so wirklich warm geworden bin. Mhm. Was aber auf jeden Fall noch eine Hörspielempfehlung ist für jeden, der es noch nicht kennt, ist einmal Offenbarung 23. Das ist eine Hörspielreihe, die irgendwie sich jede Verschwörungstheorie nimmt, die es so gibt. Also von 9-11 über Untergang der Estonia und sonst was. Und pro Folge halt irgendwie eine Verschwörungstheorie gibt es. Und dann gibt es halt so einen Haupttyp, der durch die komplette Geschichte halt durchgeht und irgendwelche Rätsel lösen will. Also die Oberverschwörungstheorie ist, dass der Tupac, der Rapper, nicht tot, sondern also nicht erschossen wurde, sondern halt noch irgendwo lebt und so irgendwie eine Gruppe halt aufgrund von irgendwelchen Infos, die sie über einen Song von ihm bekommen haben, halt irgendwie Verschwörungstheorien aufdeckt. Und das ist echt cool. Das ist gut produziert und dann sind die Storys lustig, wenn du ein bisschen so die ein oder andere Verschwörungstheorie kennst oder schon mal gehört hast. Wird halt auch ein bisschen was auf die Schippe genommen, aber auch die ganzen Argumente, die Leute, die das halt cool finden, hervorbringen, halt auch aufgreift. Das ist echt richtig schön. Und der zweite Tipp, der ist noch besser, das ist die Ferienbande. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal hatten. Nee. Die Ferienbande ist auch eine Hörspielserie, die basiert auf einer Kombination aus 3 Fragezeichen und TKKG und nimmt halt alles an Hörspielserien, verarscht halt alles gnadenlos, was es so gibt. Also die Charaktere sind TKKG angelehnt, gibt halt irgendwie drei Jungs und ein Mädel und ein Hund. Der Herr Marcel meint im Chat, wir hätten Ferienbande schon, weil ich das mit ihm schon hatte, aber da waren wir noch nicht live drauf, deswegen geht der Tipp nochmal raus, weil es wirklich so gut ist, Ferienbande anhören. Da gibt es auf der Webseite, die ich verlinken werde, auch Hörbeispiele und Mini-Folgen. Das ist der Knaller. Okay. Ich glaube, selbst dafür habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv mehr irgendwie. Ich weiß nicht, wieso so Hörspiele mittlerweile, Podcasts und so, ich kann das nicht anhören. Ich werde da voll nervös bei, weil ich kann auch nichts anderes bei machen irgendwie. Ich muss da immer so, obwohl das macht auch keinen Sinn, ich kann ja auch Bücher lesen. Keine Ahnung, irgendwas ist da komisch mit mir. Nee, du hast halt einfach dein Ding gefunden und bleibst halt dabei, ne? So wie es bei mir mit den Büchern ist, dass ich nicht wirklich den Bezug zu habe. Und es, ja, ich versuche es ab und an auch mal wieder, aber es nervt mich halt auch nur. Entschuldigung, warte. Bitte? Erstmal husten, Entschuldigung. So. Ich überlege gerade, was lese ich. Ich lese eigentlich mehrere Bücher. Eins, was ganz cool ist, ist relativ neu, heißt Hinter der Blechwand. Und ist von, Gott, wie spricht man den Typen aus? Andrzej Stasiuk oder sowas, keine Ahnung. Das ist ein Pole, der das geschrieben hat. Und es geht um so zwei Typen, die zwischen Polen, Rumänien, Ungarn und der Ukraine mit so einem alten Laster rumtouren, irgendwelche alten Klamotten kaufen und die versuchen wieder in irgendwelchen Ortschaften zu verhökern, in so Ortschaften, die nie irgendwo anders hinkommen. Also die sind dann so dann in den Karpaten unterwegs, in den vorderen, und es basiert halt schon auf Tatsachen. Und da merkst du, wie hinterwäldlerisch das da alles noch ist. Du liest es und die leben einfach in den Tag hinein, besaufen sich. Da sind eigentlich alle nur besoffen in diesem Buch. Die Polizei ist besoffen, die Leute sitzen in ihren Wohnungen, versuchen irgendwie den Tag rumzubringen, was zu essen zu bekommen und gehen halt irgendwo arbeiten in irgendwelchen Fabriken, die irgendwas herstellen, wo keiner weiß, irgendwie, wo es genau hingeht. Und die zwei Typen, um die es da geht, die fahren einfach nur die ganze Zeit rum, kaufen Zeug ein und verkaufen es wieder. Und das ist alles total depressiv. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass es wirklich, das ist, ich meine, so weit ist es ja nicht von hier weg, wenn ich 1500 Kilometer oder sowas, da leben die einfach ganz anders, die Leute. Das ist echt irgendwie total beklemmend. Also gut geschrieben, das ist wirklich schön erzählt. Also kann ich auch nur empfehlen für jeden, der gerne liest und sich so ein bisschen mit aktuellen Themen beschäftigt und mal irgendwie so in andere Kulturen reingucken will. So Kulturen, die einem ja gar nicht mal so fremd sind. Ich meine, Polen ist einem ja nicht fremd. In Rumänien, glaube ich, wenn du da in die Hauptstädte gehst, ist ja auch alles total modern. Aber kaum gehst du dann ins Gebirge, hast du dann so eine Szenerie. Das ist echt irgendwie deprimierend. Ja, und wer es nicht lesen kann, es gibt von Geo auch einen Podcast, wo sie immer so ein bisschen über Länder erzählen. Da habe ich auch mal so ein Ding über, was war das denn? Warte mal, ich kriege den Namen nicht mehr hin. Das war eins von den Ländern, was früher halt einfach nur Russland war. Die haben sich ja da unten alle aufgespalten. Nicht Moldawien, Moldawien? Ich weiß es nicht. Irgendeins von den Ländern, die ich nicht kenne, weil als ich in der Schule war, gab es die noch nicht. Und ja, da hast du halt auch, da fährst du halt über, ich glaube, du kannst über die rumänische Grenze ein. Das ist, keine Ahnung, jedenfalls so im Zeitpunkt des Grenzübertritts fühlst du dich halt wie 100 Jahre zurückversetzt, weil ja, auf der einen Seite von der Grenze fahren halt die Bauern ganz normal mit Traktor und Anhänger und auf der anderen Seite von der Grenze ist dann halt Ochsenkarren angesagt. Ja. Und das ist bestimmt irgendwie beeindruckend, wenn du halt so auf Reisen bist und halt so diesen Wechsel hast, ne? So wie Tag, Nacht, zack, bumm, andere Umstände. Das finde ich auch voll interessant, wenn du mal reinfährst, dass die, wenn du die China anguckst, ne? Als super hoch, dicht besiedeltes Gebiet, hat ja eine ewig lange Grenze zur Mongolei. Und die Mongolei ist irgendwie total dünn besiedelt. Und da frage ich mich auch, warum ist das so? Also, weiß nicht, vielleicht haben die keine Rohstoffe oder sowas? Nichts, was sich irgendwie abzubauen lohnt, anzubauen lohnt? Ja, aber ich aber weiß ist die nicht, Mongolei, so ist die Mongolei, ist das ein Land oder ist das einfach nur ein Begriff für eine Ebene, für eine Gegend? Das ist ein Land, die haben eine Hauptstadt, so Ulaanbaatar heißt es, glaube ich. Okay. Das ist auch richtig groß, das ist so ein Land zwischen Russland und China. Ja, okay, ja, kennt man ja. Ja, aber nein, da denke ich mir halt auch so, wie kommt das? Weil ich meine, so eine Volkansiedlung geschieht ja eigentlich auch, bevor so Grenzen gezogen werden. Ne? Also, dass du so Verteilungen hast oder Wanderungen von A nach B oder sonst was, es setzt sich ja alles relativ früh. Und gut, ich habe mir jetzt die geografische Beschaffenheit nicht angeguckt. Wenn Mongolei halt nur irgendwie karge Steppe mit Steinen und keinem Wasser ist, dann hat sich meine Frage wahrscheinlich erledigt. Aber ich finde es halt interessant, wenn du halt wirklich so Grenze, zack, bumm, anders. Schönes Beispiel, Leute, die alt genug sind, haben ja dieses Beispiel auch hier direkt eigentlich mitgekriegt, weil ich weiß noch, dass es... Gut, das war jetzt nicht wirklich eine Zeitreise oder sonst was, aber wenn jetzt damals so kurz nach der innerdeutschen Grenzöffnung vom Westen in den Osten gefahren bist, das war schon irgendwie krass anders. Und das war meines Erachtens nach mehr anders, als wenn du über eine Grenze nach Österreich oder nach Spanien oder nach Frankreich gefahren bist. Ja, definitiv. Ich weiß noch, als Kind sind wir irgendwann nach Polen gefahren, also ich mit meinen Eltern, und ich habe dann, also ich konnte mich mit dem Land überhaupt nicht anfreunden. Es war wirklich so komplett anders. Es war für ein Kind irgendwie so andere Welt. Und dann hatte ich ein Eis dort gegessen. Meine Eltern hatten mir ein Eis gekauft. Ich habe einmal in diesem Eis geleckt und fand es so ekelhaft. Das Eis hat nicht geschmeckt. Und dann war das Land für mich eigentlich als Kind erstmal abgehakt. So ein Land, in dem das Eis nicht schmeckt. Ich hatte mal gescheites Land. Ich hatte mal ganz, ganz lange eine polnische Freundin und dementsprechend auch viel Kontakt mit polnischen Süßigkeiten, weil ich mir halt einfach mal angeguckt habe, was es so alles gibt. Und ich weiß nicht, ob ich da auch Vorurteile habe, aber ich komme da auch nicht mit klar. Wie waren die gewesen? Also warum? Wie waren die gewesen? Ich weiß es nicht, kennst du vom Faschingsumzug? Das ist, ich bin jetzt absolut kein Faschingstyp, aber ich wüsste nicht, wo ich sonst einen Vergleich herkriege. Ab und zu gibt es beim Faschingsumzug so Billigbonbons, die geworfen werden. Die steckst du in den Mund, die schmecken nach Karamell, du beißt drauf und dann zerfallen die so zu staubigen Klumpen. So ungefähr so wie Storkriesen. Mit Stork, Karamellriesen vom Prinzip. So stellt man die sich vor, wenn man die von außen sieht, und so riechen die auch und sowas. Und dann beißt du halt rein und sie sind wirklich trocken und bröckelig. Der Chat meint, das heißt Vogelmilch. Und das finde ich so abartig. Und da komme ich überhaupt gar nicht mit klar. Und ich fand da irgendwie alle polnischen Süßigkeiten, zumindest die ich probiert hatte, waren ähnlich. Entweder war es irgendwie total süß und man hat gar nichts anderes mehr geschmeckt, oder es wurde versucht, auf den Geschmack zu achten und nicht hingekriegt. So ein bisschen. du kennst doch, es gibt doch. Die deutsche Filmsynchronisierung, ne? Die besteht ja irgendwie darauf, dass jeder Sprecher des Originalfilms einen eigenen Synchronsprecher zugeordnet bekommt. Mhm. Ne? So, und in Ländern, wo du nicht Filme im englischen Original mit Untertiteln, wie jetzt in den skandinavischen Ländern oder sowas, präsentiert bekommst, gibt es Länder wie zum Beispiel Polen, wo du Filme synchronisiert bekommst, aber für den kompletten Film mit allen Rollen nur einen einzigen Sprecher hast. Und ungefähr so sind auch die Süßigkeiten. Ja. Schöner Vergleich, nicht schlecht. Ja. Ich habe neulich einen Artikel gesehen, jetzt muss ich zugeben, ich habe ihn noch nicht gelesen, deshalb vielleicht ist es nicht ganz so gut. Ich möchte auch nochmal ganz kurz betonen, dass es kein Diss irgendwie gegen das Land oder gegen sonst was ist, sondern dass mir einfach der Kram nicht schmeckt. Wir könnten, glaube ich, noch weiter durch die Welt gehen und zum Beispiel ganz kurzer Vergleich, türkische Süßwaren, so das, was man auch an der Dönerbude als Baklava oder sowas kennt. Ich habe in Paris gewohnt. Paris in Wiesbaden habe ich mal gewohnt, wo so ein türkisches Viertel war, wo die ganze Zeit so französische Bäcker waren und türkische Bäcker. Und da konntest du dir halt dann auf der einen Seite Croissants holen und Baguettes und alles mögliche, und auf der anderen Seite konntest du dich kiloweise mit Baklava entdecken. Und das finde ich zum Beispiel wieder geil. Das ist zwar auch backsüß. Hm? Ja, sorry, ich war gerade. Erzähl. Ja, das ist ja auch babsüß, aber da geht's wieder. Ich weiß nicht. Ich mag dieses Baklava-Zeug. Wir haben bei uns in der Firma etabliert den Dönerstag. Das heißt, wir gehen donnerstags immer Döner essen. Und da nehme ich auch jedes Mal so ein Baklava, so ein babisch-süßes Pistazien-Honig-Dreieck. Und das ist schon lecker, das Zeug. Dazu noch so einen richtig schönen schwarzen Tee. Das ist schon gut. Ja. Jetzt wollte ich auch irgendwas sagen eben, aber ich habe es vergessen. Esse ich noch einen Chip? Ess noch einen Chip. Was habe ich noch? Wer war das denn irgendwie? Wir hatten heute kurz, bevor ich zum Zahnarzt gegangen bin, genau, da musste ich irgendwie, so wie man das halt vorher macht, ne, nochmal irgendwie mit der Interdentalbürste ran, und da kam mein, der... Borste. Und da kam mir irgendwie, was ist das denn, Schwager oder sowas von mir an, und guckt mir in den Mund und sieht, dass ich irgendwie eine Goldfüllung habe, und dann sind wir irgendwie auf das Thema Gold zu sprechen gekommen. Und da meinte er wohl irgendwie sowas, wenn du die komplette geschürfte Goldmenge bisher, die es so gibt, nimmst und in einen einzigen Würfel packst, dann kämst du irgendwie auf einen Würfel mit einer Kantenlänge von irgendwas zwischen 20 und 60 Metern. Mhm. Wir haben da mal ein bisschen im Internet gegoogelt. Seine Recherchequelle war dann irgendwie gutefrage.net. Mhm. Aber die haben dann wohl auch einen Wikipedia-Artikel, der Wikipedia-Auszug zitiert. Aber wenn du das mal reinfährst, ist es ja eigentlich auf den ersten Blick, wollte ich sagen, aber wenn man das hört, passt das ja nicht, aber so auf den ersten Blick ist es ja eigentlich irgendwie wenig, ne? Ja, ich habe es auch mal gelesen, irgendwie. Das ist eigentlich größer als quasi so ein gefülltes, größeres Schwimmbad, also so ein Schwimmbadbecken. Das kommt ja in etwa hin mit 20, mit 50 Metern, was du da gerade gesagt hast. Das ist schon, ja, erstmal wenig. Ja, und dann habe ich mal so angefangen, ein bisschen rumzuspinnen und habe mir mal überlegt, so wenn du dir diesen Klumpen vorhältst und dann mal so die gefühlte Menge an Schmuck oder sowas, die man sich vorstellt, die existieren könnte oder Goldbarren, wie man es jetzt aus Filmen kennt oder sonst was, ne? Dann denkst du ja zumindest erstmal irgendwie nicht, dass es irgendwie passen könnte, ne? Aber wenn du dann so irgendwie dann anfängst, drüber nachzudenken, dass bei dem Schmuck gibt es ja dann, ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt ja irgendwie so 9,5x sicher und 8,7er und weiß nicht, diese ganzen Nummernkombis, ne? Mit diesem, wie viel Gold da wirklich drin ist. Karat. Ist es die Karatanzahl? Ich kann Karat jetzt irgendwie so von Diamantgewicht. Aber so 9,35er Gold, das ist doch nicht die Karatzahl, oder? Oh. Karat ist doch Gewicht. Das ist doch so Reinheitsdingens, bla. Ja, gut, auch kein Gold. Ich dachte, das wäre aber auch bei Gold. Und bei Silber weiß ich jetzt nicht, aber. Also ich glaube, dass Karat eine Gewichtseinheit ist, weil Karat kommt irgendwie. Das Wort kommt irgendwie vom, ich glaube, es war der Affenbrotbaum. Früher, als diese Leute angefangen haben, so Schmuck und Edelsteine zu wiegen, brauchtest du halt irgendwie ein Vergleichsgewicht und da hast du irgendeine Samenhülse oder eine Samen von einem Affenbrotbaum genommen. Und das war irgendwie eine Maßeinheit. Ich weiß nicht, wie diese Dinger halt ursprünglich gehießen haben. Ich glaube, im Arabischen oder sowas. Und da hat sich halt Karat irgendwie herentwickelt. Und ich kenn's als Gewicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat mich das mit dem Gold irgendwie, fand ich cool. Ja, so wirklich vorstellen kann ich es mir immer noch nicht. Ich meine, wenn es wirklich so stimmt, dass überall Goldbarren rumliegen in irgendwelchen Zentralbanken, dann, also ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, ne? Ich meine, wer hat denn hier die riesen Goldreserven? Amerika hat riesen Goldreserven. Ach, keine Ahnung, man jetzt ja, hat riesige mal so Goldreserven angeblich. In Bern, unter der Erde liegen so viel Gold, das kann man sich gar nicht vorstellen, sagt man immer. Das muss doch alles irgendwie mehr als ein Schwimmbecken sein. Ja gut, wenn du halt davon ausgehst, dass dieses Schwimmbecken halt total rein ist und alles andere halt dann nur prozentual draufgerechnet, aber trotzdem, weißt du, nimmst du die ganzen Goldzähne, klöppelst die zusammen, dann kommst du doch mehr als auf ein Schwimmbad raus. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, nein, wahrscheinlich nicht, also scheinbar nicht. Wie ist das denn eigentlich, wenn... Das müsste ja eigentlich ein relativ lukrativer Beruf sein, wenn du irgendwie im Bestatter-Business unterwegs bist und Leute verbrennst und danach guckst, ob die noch einen Goldzahn drin hatten oder nicht und kehrst dir dann schön immer deine Zahnreste zusammen. Ja. Oder wird das vorher gecheckt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird vorher gecheckt. Geht es dann an den Staat zurück oder an die Erben? Hier, ich habe einen Zahn geerbt. ich weiß es nicht, aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie das nicht, ach keine Ahnung, also ich glaube alles, was locker sitzt, was nicht rausgebrochen werden muss oder so, wird irgendwie rausgenommen, weil, also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwelche Leute auf die Idee kommen, Gräber auszugraben, um an Goldzähne zu kommen. Ja. Und insofern kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sie das nicht tun, aber ich mag da jetzt irgendwie ein bisschen paranoid sein. Ja, ist aber auch schon hart, davon auszugehen, dass es Leute gibt, die Goldzähne ausbuddeln auf Friedhöfen. Naja, wenn du mal siehst, was Gold wert ist, irgendwie sind es gerade 1750 Euro oder sowas. Dollar, Entschuldigung. Dann, also das kann sich schon, naja, es ist schon krank, aber ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, es gibt halt kranke Leute. Vielleicht ist im Chat ja auch einer, sagt nur nichts. Ach, im Internet, da sind sie eh alle krank. Ja, eben. Was meinst du, wieso der Goldkreislauf ist? Also mein gefühlter Goldkreislauf ist, das wird irgendwann mal abgebaut und dann wird es zu Schmuck verarbeitet. Wenn die Leute dann keine Kohle mehr haben, bringen sie das zu so einem Goldhändler. Da wird es dann eingeschmolzen, roh gemacht, dann kannst du das als medizinische Anstalt kaufen, stellst Goldzähne her. So. Genau. Da, und dazwischen gehen mindestens 5 Schwarze drauf, die das abbauen, in irgendwelchen dünnen Schächten, in der sie mit einer Kopflampe und mit ihren Händen irgendwelche Dinge ausgraben müssen. Ich glaub, war das jetzt politisch unkorrekt? Nee, aber ich glaube, diese ganze Goldgeschichte ist irgendwie politisch unkorrekt. Ich glaube, dass da auch bei diesen Waschungen oder sowas hast du ja, glaube ich, irgendwie mit Einstein-Crazy-Säuren zu tun oder sowas. Weiß ich nicht. Also wenn du das Erz irgendwie aus dem Gestein rauswäschst, machst du das mit irgendeiner Säure oder Lauge und das ist halt voll das verpestende Zeug. Wenn man sich mal so Staaten anguckt, wo Goldschürfung relativ stark ist oder halt auch ja, halt eine große Industrie da ist und du dir die Gebiete mal in Google Maps anguckst, siehst du halt rundherum oft sehr, sehr bunte, große Wasserstellen. Mhm. Das ist alles irgendwie ja, nicht so prall, glaube ich. Ich habe da noch so die romantische Vorstellung wie im Wilden Westen, die sitzen alle mit ihren Sieben und schürfen und waschen und alles ist so voll nett und so. Aber das ist wohl auch nicht mehr so. Ach, die Zeit vergeht. Ich weiß nicht. Ich kann generell so, es gibt so ein paar Sachen, komme ich nicht so klar, aber das kann ich nicht so verstehen. So Schmuck ist ein Ding, was ich nicht verstehen kann. Deine Podcast-Ausrüstung. Meine Podcast-Ausrüstung, die verstehe ich technisch nicht. Und was ich auch ganz mysteriös finde, ist Parfum. Was? Parfum? Ja. Oder Parfum. Der feine Herr spricht Französisch. Herr. Ja, aber der feine Herr kann es halt, ich weiß nicht, es geht nicht. Okay. Egal, benutzt, ob jetzt dezent Deo? Oder... Aber Deo benutzt du? Ja, das, aber es gibt ja auch so neutrale Deos. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich irgendwie das übelst crazy, mir laufen die Frauen nach Axe draufsprüht. Sondern so, keine Ahnung, neutral, antitranspirant oder sowas. Wer ist denn nicht Jule? Ich hab warum freut sich hier der Kollege aus dem Channel ständig über irgendeine Jule? Wer ist das überhaupt? Hä? Wir reden über Frauen. Ich will auch über Frauen. Lass uns über Frauen reden. Ach so, ja, dann wir müssen hier ankündigen, ne, weil wir sind ja hier jetzt im wilden, rotierenden Live-Programm unterwegs und die Kollegen, die jetzt irgendwie nach uns senden, das ist der Herr Burns, der Herr Riot Burns und die Frau Jule. Und die machen hier irgendwie einen Podcast, der wo sich nennt kein Porncast. Ach so. Ich dachte Wahrheit oder Pflicht, weil irgendjemand schrieb mir noch Wahrheit oder Pflicht. Ja, die machen hier eh die ganze Zeit ganz wildes Programm auf Möb. Das ist ganz großes Kino teilweise zum Zuhören. Also wir sind nicht die Einzigen, die konzeptlos sind. Ohne jetzt zu viel zu teasern, aber die Kollegen vom Porncast, den habe ich letzte Woche, glaube ich, irgendwie nochmal kurz, nee, das war die Woche, oder nachdem ich mit dem Tackleman da irgendwie Filmkram gemacht habe. Die sind auch nicht weit von uns entfernt. Ob sie jetzt besser oder schlechter sind, möge jeder selbst beurteilen. Aber wir glänzen ja auch nicht mit großem Konzept. Aber das liegt auch daran, dass ich mich heute nicht vorbereitet habe. Ja. Ja, aber ich finde auch irgendwie die unvorbereiteten Sendungen, die gehen auch immer ganz gut von der Hand. So, ansonsten ist man auch an so einer Liste fixiert und dann versucht man sich abzuarbeiten und dann will man noch ein Thema reinbringen und manchmal passt es nicht. Sag mal, kennst du Neo Paradise? Was? Nee. Nee? Ah, du guckst keinen Fernseher, du hast doch keinen Fernseher, ne? Einen Fernseher habe ich und ich würde sagen, ich gucke auch ab und zu mal Fernseher, so Zap-mäßig, aber nicht bewusst. Ihr habt das neulich irgendwie mal mitgekriegt. Ich glaube, das kennst du hier, wie heißen die? Hier Dingens. Joko Winterscheid und Klaas hier. Häufer Umlauf. Das sind so die das, was bei uns früher Beavis und Butthead waren. Nee, keine Ahnung. Also, Das sind so zwei Typen. Ich kenne die. Haben die ja, du nicht? Kennst die vielleicht aus der. Der eine Typ macht immer Sparkassenwerbung und die waren mal, wo waren die denn vorher? MTV und Viva, irgendwie sowas. Ne? Und die haben mal so eine Sendung auf ZDF Neo, dieser ZDF-Seitensender mit 100 Zuschauern. Und die machen da so eine Sendung, die heißt Neo Paradise. Ich glaube, das kommt immer donnerstags. Ich gucke es mir nur im Stream im Nachhinein an. Und die sind sowas von sauwitzig. Das ist mit Abstand, also ich glaube, das ist, also wenn ich so an die letzten, ans letzte Jahr Fernsehen denke, das ist eine der, wenn nicht sogar die witzigste Sendung, die es im deutschen Fernsehen gibt derzeit. Das ist einfach, die haben echt einen guten Humor. Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen total absurd und grundsolider Humor. Und ein bisschen Jackass ist dabei. Die haben immer so einen Gast und die Gäste sind teilweise echt hochkarätig. Wie heißt es? Neo Paradise. Muss man also einfach suchen nach Neo Paradise, gehst in die Mediathek oder auf die Webseite, kannst du alle Folgen gucken. Kann ich nur empfehlen. Ja, ist echt saumäßig lustig. Die haben halt immer diese Rubriken, sowas wie uncoole Sachen in Superzeitlupe. Da bindet sich einer ein an in Superzeitlupe. Die Schuhe. Dann gehen die raus, machen allen möglichen Scheiß, spielen dann, was spielen sie denn? Die spielen dann ab und zu, wenn ich sie wäre, dann setzen sie sich einfach in die U-Bahn zu zweit und dann fängt der eine an und sagt, ja, wenn ich sie wäre, Herr Häufer, Umlauf, dann würde ich jetzt zu dem da hinten hingehen und würde einen Lapdance für den machen. Und das spielen die dann immer so lange in diversen Szenarien, bis einer aufgibt. Das ist immer die Frage, wie viel ist da wirklich gestellt und wie viel nicht, aber es ist sau witzig. Von denen ist auch diese, vielleicht hast du es mitgekriegt, da gibt es im Radio gerade diesen Hit, dieses Somebody That I Used To Know. Ganz bekannter Hit gerade im Radio. Und die haben das gibt es in der Coverversion von einer Band, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Die spielen das mit einer Gitarre. Da stehen irgendwie fünf Leute um eine Gitarre rum. Einer macht die Griffe, der andere zupft und alle machen was und singen das alle ganz toll. Und das haben die auch verarscht, dieses Video. Und das ist so hilarious. Also das ist, ich kann mich über die ständig nur beömmeln. Also das ist wirklich eine super Sendung. Kann ich nur empfehlen. Ja, werde ich definitiv mal reingucken. Heute ist ja wieder Donnerstag, fällt mir gerade ein. Das kommt ja gleich. Ich muss weg. Ja, du hast noch eine Dreiviertelstunde. Ja, hier der Chat ist ja hier voll dabei, wie sehe ich es gerade. Ja, der Chat the Earth, so heißt die Band, genau. Chat ist geil heute. Ja. Gott hier heißt der Typ, der das im Original geschrieben hat. Walk of the Earth haben das Cover gemacht, das sehr gut ist. Und die haben es verarscht und es ist so unfassbar. Das musst du dir angucken. Aber guck dir erstmal das von Walk of the Earth an. Und danach guckst du dir das von Neo Paradise an. Also ich habe mir abgewöhnt jetzt irgendwie so, oder ich versuche mir gerade abzugewöhnen, über Dinge so in den höchsten Tönen zu reden, weil man da irgendwie so die Erwartungen so hochschraubt, dass es dann irgendwie nur Scheiße ist am Ende. So wie bei Drive neulich. Ich habe einem Kollegen irgendwie tagelang davon erzählt, der müsste jetzt unbedingt Drive gucken. Dann hat er den geguckt und war irgendwie so voller Erwartungen, dass er den richtig scheiße fand. Und deshalb mach ich das nicht mehr. Ach nee, Erwartungen schön, das geht immer. Ja, Drive war toll. Ne? Muss ich, wie heißt der Kollege? Gesichtskirmes. wie man sich halt so nennt, Gesichtskirmes. Drive war richtig fett. Der hat mich so geflasht. Ich glaube, Gesichtskirmes ist so eine Anspielung. Gesichtskirmes ist so eine Anspielung hier auf diese Anonymous. Weißt du, wir haben doch hier nur so Leute mit Masken im Chat. Ach so. So mit Schläuchen dran und Ledermasken und so. Da gab es übrigens auch einen von diesen, diese ganzen kranken Filme, so Texas Chainsaw Massacre und so, wie heißt denn da das Genre? Was sind das, so Torture-Filme? Was? So Folter, also sowas wie Saw und Texas Chainsaw Massacre, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwie abgeschlachte. Horrorfilm. Splatter, da, genau. Genau. Splatter-Film. Ach so, nee, da machen wir aber erst hier dann drücken wir vorher noch bei der Aufnahme auf Stopp. Das machen Wieso? Wir hinterher. Ja, weil das erzähle ich kurz auf dem Stream, aber ich weiß nicht, wie das ist mit so ganz bösen Filmen. Da darf man bestimmt gar nicht drüber reden. Wenn man nicht, weißt du, so Internet, Jugendschutz und so. Wir sind ja jetzt alle so hier. Wie halten jetzt? Wir uns mal dran. Ist ACTA jetzt doch unterschrieben und jetzt darfst du es nicht mehr sagen oder so? Ja, wegen ACTA, wenn wegen ACTA meine Eastern auf YouTube verschwinden, dann riecht durch. Echt, ey. Das wäre ein Headline. China unterschreibt ACTA. Chucky Chan von YouTube verbannt. Ja. Deswegen, so schnell kann es gehen. Drive war gut, also Gesichtskirmes hier, muss man irgendwie Podcast von vor 2 Wochen oder so hören. Da habe ich mich, glaube ich, über Drive ausgelassen, wenn ich mich recht erinnere. Hervorragend. Super Film. Können den schon wieder gucken. Tja. Ich mag auch dieses Lied. Habe ich es aber auch schon mal erzählt, oder? Dieses Eröffnungslied von hier Dings, ach, schon den Namen vergessen. Ja, ja, da hat sie erzählt, dass du das dann toll fandest, als das dann kam in dem Film. Nightcall. Nightcall von Kavinsky. Ja, so heißt der Typ. Genial. Ja. Ich weiß noch nicht, ich habe jetzt irgendwie mir noch keinen weiteren Filmplan geschaffen. Ich hatte ja letzte Woche, nachdem wir hier mit der Mani irgendwie über Serien gequatscht haben, mir vorgenommen, die ein oder andere Serie zu gucken, aber auch da ist noch nichts draus geworden. Ich habe eine Woche lang nichts geschaut. Eine Woche lang nur Eastern geschaut. Ja, quasi. Ja. Immer und immer wieder dieselben Szenen. Ja, das ist wie überlegt. Weißt du, bei Matrix kriegst du es gar direkt irgendwie ins Gehirn abgeloadet, die Fähigkeit. Ne? Ich eigne mir hier Kung-Fu über YouTube an. Morgens im Zug, Drachenstil. Okay. Ich muss mir ernsthaft mal ein Headset zulegen, glaube ich, weil ich kann nicht reden und irgendwie mich nicht bewegen. Und ich glaube, ich bewege mich viel zu oft von meinem hochsensiblen Mikro weg. Ja, und wir haben heute noch das Rauschen irgendwie. Wieder eine von meinen falschen Soundkarten. Das ist... Gucken mal. Ich glaube, das nimmt mir auch so ein bisschen Leichtigkeit, weil ich muss mich immer so verkrampfen hier, damit ich vor dem Mikro bleibe und es strengt mich voll an beim Reden. Ja, du brauchst jetzt nicht gleich das 300 Euro Beyer Dynamic Headset zu kaufen. Was kauft man sich denn da? Welches Headset? Gibt es da noch die Empfehlung aus dem Chat? Headset, ja, weißt du, du hörst ja keine Podcasts, ne, Tom? Würdest du Podcasts hören? Alle anderen Podcasts reden immer darüber, ich habe mir das Beyer Dynamic hier N58 12 42 23 MMX2 geholt. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich meine, Beyer Dynamic 0815. ja, sag mal eins. Das muss man sich dann holen. Komm, wir gucken mal gemeinsam nach Headsets, dann kaufe ich mir auch mal eins. Beyer Dynamic Premium MMX 300 ab 207 Euro. Nee, geht nicht. In den Warenkorb kaufen. Bestellen. Könnt ihr mit der Chat bitte passend zur Produktnummer auch noch eine Kreditkartennummer und eine Prüfzahl geben? Ja. Also mit meinem Mikrofon bin ich ja eigentlich sehr zufrieden und mit meinem Kopfhörer bin ich auch zufrieden. Das Einzige, wo ich noch nicht zufrieden bin, ist mit dem Rauschen hier und ich glaube, ich brauche einfach nochmal eine zusätzliche gute Soundkarte. Ich habe jetzt hier eine gute, über das läuft die Aufnahme und ich habe 3 schlechte, über die mache ich Skype mit dir und du rauschst leider ein bisschen. Und egal, auf welche Soundkarte ich dich lege, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Oder wir müssen uns wirklich nochmal an dieser Mehrspuraufzeichnung versuchen. Das habe ich jetzt mit dem Tackleman schon 1-2 Mal gemacht. Ja, okay. Das würde auch gehen. Ansonsten. Also ich sehe hier ganz viele Beyer Dynamic DT797770 MMX2. Also ich glaube, Beyer Dynamic kommt oft vor. Ich glaube, ich werde bei Beyer Dynamic bleiben. Ich brauche auf jeden Fall eins mit einem Klinkeneingang oder XLR. Ich will es nicht an USB anschließen. Nee, USB, ich meine, du hast ja auch schon das ein oder andere an Audio-Setup, da brauchst du dir nicht so ein USB-Geplänkel zu holen. Was willst du denn da ausgeben? Ach, keine Ahnung, ich will irgendwas, was gescheit ist. Geld spielt keine Rolle. Dann, ich weiß nicht, ich glaube, der Chat ist da relativ versiert, wenn du da irgendwie guckst, was die so sagen. Die empfehlen so ein 770er. Das kostet 149. Ach, na gut, ich meine, also hallo. Hm? Gute Kopfhörer habe ich selbst. Brauche ich nicht noch welche mit einem Mikro dran. Eigentlich brauche ich ja nur hier, schon ab 60 Euro. Also das ist ja in der Halle USB. Ja, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach der Soundcard und dann sagen wir zumindest mal für die Aufnahme offiziell Stopp. Nur damit ich mir hier noch, wenn ich es online gesagt habe, bin ich im Zugzwang, mal was zu machen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ist jetzt schon vorbei. Wie lange haben wir denn geredet? Ich krieg hier gar nichts. Nein, dann komm, dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss und drücken auf der Aufnahme auf Stopp und lassen den Stream noch kurz laufen und gucken nochmal in den Shop. Also dann, ja, wer auch immer wie immer wieder bis hierhin durchgehalten haben sollte, dem wünsche ich ein schönes Leben. Ja, und dem Rest bis nächste Woche. Genau.